allen, die sich eingeschaltet haben, ein herzliches Willkommen an diesem Montag, den 27. Mai 2024. Zunächst mal noch ein kurzer Nachtrag zu dem von letztem Mal. Es ging damals um diesen Ibrahim Raisi aus dem Iran, Präsident Irans. Da hat ja Richard Grenell, der ehemalige Botschafter für Deutschland, Serbien und Kosovo, man sieht da dann die Bedeutung, die Deutschland hat für die USA. Der hat damals schon eine Botschaft auf X, Twitter, rausgehauen. Und jetzt nochmal. Und er schreibt, Condolences? Why is the US sending condolences for Raisi's death? Raisi ordered protesters be killed. He oversaw the systematic rape of women and demanded gay men be hanged and thrown off buildings. Kondolenzwünsche? Warum sendet die Vereinigten Staaten Kondolenzwünsche zu Raisis Tod? Raisi ordnete den Tod von Protestlern an, organisierte die systematische Vergewaltigung von Frauen und forderte, dass Homosexuelle gehängt oder aus Gebäuden geworfen werden. Okay, erinnern wir uns, die Frage war, wer hat Raisi umgebracht? Und ich habe damals vermutet, es könnte Mojtaba Khamenei gewesen sein, beziehungsweise jemand aus dessen Umfeld natürlich. Und dieser Verdacht ist für mich immer noch auf der Priorliste Nummer 1. Nur ganz kurz zu dieser Person. Mojtaba Khamenei ist der Sohn von dem Supreme Leader, von dem obersten Führer, Ayatollah Khamenei. Und er ist die eigentliche Macht hinter den ganzen Ölquellen und der Ölindustrie in Iran. Das heißt, der besitzt das. Und dadurch, dass Raisi heimlich vorhatte, einen Teil dieser Ölindustrie wieder zu privatisieren, und das ist ein schönes Wort dafür, an westliche Konzerne zu verkaufen, war er ein Feind für Mojtaba Khamenei. Ich sage nicht, es ist so, aber es ist auf jeden Fall schwer anzunehmen, dass nach dieser Zeit der Ruhe da irgendjemand aus dem Ausland dahinter steckt. So, aber wenden wir uns mal der Gesamtlage zu. Was passiert da in der Ukraine? Ist jetzt wirklich langsam der Zapfen ab? Wir haben das schon oft gesagt, aber das ist ein dickerer Zapfen und der braucht ein bisschen länger. Zumal der muss ja koordiniert abfallen mit allen anderen Zäpfchen. Und eines dieser anderen Zäpfchen ist natürlich auch Taiwan. Und wir haben jetzt so eine Art Konvergenzbewegung. Überall fängt nicht nur an, die Luzi zu brennen, wie ein bestimmter Kanalbetreiber das öfters mal lustigerweise genannt hat, sondern jetzt brennt auch, wie der Schwab sagt, der Kittel in der Hut. Das heißt, der tiefe Staat beginnt, bösartige Schmerzen zu empfinden. Ja, das ist einfach die steigende Temperatur da, ja. Und es hat etwas zunächst mal zu tun mit dieser furchtbaren Sache, die man Covid genannt hat. Oder Corona, Krönung. Und jetzt fängt an, diese Krönung auf eine umgekehrte Art und Weise zur Krönung zu werden, nämlich das gekrönte Verbrechen. Und es kommt immer mehr raus. Jetzt fangen solche Protagonisten wie dieser Herr Anthony Fauci an, Blut und Wasser zu schwitzen. Auch sein Kumpel Peter Daszak ist da mit ins Visier geraten und auch Morris und andere, die fallen jetzt auf durch Lügen und Eid, die rauskommen. Und da hilft immer weniger Schutzbehauptung und weiteres Lügen, weil die werden richtig im Kongress, in diesem republikanisch dominierten Ausschuss zur Aufklärung dieser Verbrechen rund um diese Wurstspritzen, werden die gegrillt. Und jetzt bräuchten die ganz, ganz, ganz dringend irgendwie einen Schutzschirm, also eine Nebelwand, so dass also irgendwas Furchtbares in der Welt passiert, eine furchtbare Katastrophe, wie zum Beispiel Bumm, Atombombe, um ihre ganzen Sachen dahinter zu verbergen. Also nicht nur, um dann das ganze Prozedere zu beenden, weil ja jetzt ein Krieg ist und alle Hände voll zu tun sind an anderer Stelle, sondern auch, um in der Bevölkerung die Aufmerksamkeit wegzuwenden von ihren Verbrechen hin zu irgendwas, was da im Pazifik oder in der Ukraine oder in Israel oder sonst wo passiert. So, das ist mal das eine. Dabei ist noch nicht mit einberechnet, dass ja auch diese ganze Geschichte mit den Kindern immer in größere Kreise zieht und immer deutlicher zu sehen ist. Und auch da, ja, wie soll man sagen, die Amerikaner haben da so einen umgangssprachlichen Ausdruck. Die sagen, when the shit hits the fan, wenn der Dünnschiss durch den Ventilator fliegt. Ja, was macht das? Das spritzt, jeder hat dann braune Pickel im Gesicht und sieht richtig hässlich aus und vor allem ist natürlich eklig. Und das ist genau der Beschreibungszustand, der hier wiedergegeben werden soll mit diesem Ausdruck. Ja, diese ganzen Pickel. Da kommt hier was Pedo raus, da kommt da was Pedo raus, da ist die hier und dort und an dritter, vierter, fünfter Stelle. Und es verdichtet sich auch da immer mehr. Und es kommt auch mehr Mainstream dazu. Das heißt, diese Mainstream-Medien, das sind ja eigentlich die Oberferkel von allen. Das sind ja die, die auf unterster Ebene diese Propaganda vertreiben. Und Propaganda ist ja nichts anderes als Lügen. Das heißt, das sind berufsmäßige Lügner. Die verdienen ihr Geld mit Lügen und dem Verbreiten von Lügen und falschen Eindrücken. Es gab ja früher in den USA Gesetze gegen Propaganda für das Volk. Also Medien durften keine unwahren Aussagen machen. Das heißt, to propagandize the people war verboten. Das Propagandieren vom Volk war verboten. Aus genau dem Grund. Ja, wenn ein Staubsaugervertreter kommt und irgendwas Magisches da erzählt, was sein Gerät alles kann, und es kann es nicht, na, dann ist er dran. Der ist haftbar, weil er hat gelogen. Er hat dann Leistungen da erzählt, die nicht zutreffend sind. Und dann kann der Kauf rückabgewickelt werden und möglicherweise, wenn da Schäden entstanden sind, wird er in Haftung genommen. Und das galt auch für die Medien. Das heißt, die mussten die Wahrheit berichten. Dann hat Bill Clinton dieses Gesetz gekippt und hat dafür gesorgt, dass jetzt wieder, wie vielleicht auch schon früher mal in den dunklen Zeiten, so vor 80, 90 Jahren, da durften die das ja auch. Und dass das wieder gehen soll. So, und dann hat man wieder angefangen, diese Propagandalügen da zu erzählen. Und natürlich Europa, EU, Deutschland und so weiter, volle Kanne hinterher. Die machen da ja nicht halb, sondern die gehen dann, die überholen auch noch auf der Gehorsamsspur. In vorauseilendem Gehorsam haben sie das dann auf die Spitze getrieben. Also bei uns erfährt man kaum Wahrheit irgendwo in den Mainstream-Medien. Am allerwenigsten in den öffentlichen Rundfunkanstalten. Auch in den öffentlichen Fernsehanstalten, die waren damit gemeint. So, aber bei denen brennt ja halt auch, ne? Luzi, Kittel und Hut. Und die wissen ganz genau, das ist ja neulich von dieser EU-Parlamentarierin Büchs. Ja? Die hat die Büchs geöffnet und hat rausgelassen, ja, ihr seid ja mit drin. Ja, aber die versuchen jetzt doch vielleicht ihre Kleinheit, ihre Niedrigkeit zu nutzen und ihre Unwichtigkeit zu dokumentieren. Und die machen jetzt eine Kehrtwendung, so ganz allmählich, immer mehr, weil sie hoffen, dann doch vom Kanthaken zu kommen. Und deswegen kommen diese Dinge immer deutlicher und immer häufiger zum Vorschein. Und man sagt immer, die Patrioten hätten die Kontrolle und die würden das und so weiter. Ich glaube nicht, dass es so en Detail ist, dass die da Einfluss nehmen. Aber es kommt natürlich ein gewisser Druck auf und dann kippen einige um und dann kommen die anderen Dominos auch hinterher und es wird immer mehr. Und das sind Prozesse, die jetzt da ablaufen. Und diese Sachen kommen wie Gasblasen im Wasser halt einfach nach und nach nach oben. Das sind zunächst mal wenige. Und irgendwann werden das immer mehr. Das ist wie bei der Sprengung von Nord Stream. Da kommen erstmal ein paar Blasen hoch und dann immer mehr und dann kommt der Hauptpulk und dann ist es nicht mehr zu übersehen. Also man kann sagen, der Kittel brennt, volle Kanne, Hut auch. Und das ist natürlich dann für Temperaturfühlige doch herzlich warm. Und jetzt beginnen die zu schwitzen und zwar nicht nur Blut und Wasser, sondern ihr ganzes Leben, ja, ihre Existenz rauszuschwitzen. Die brauchen also jetzt verzweifelt einen Krieg. Der funktioniert aber nicht. Dieser nukleare Krieg funktioniert deswegen nicht, weil die Durchsuchung von Mar-a-Lago ergebnislos blieb. Die hatten gehofft, dort die Nuclear Codes zu finden. Das heißt, die Codes, die man braucht zum Zünden von Nuklearwaffen. Trump hat diesen Biscuit, so ist diese scherzhafte Bezeichnung für dieses kleine Büchlein oder diesen Datenträger für, mit diesen Codes, den hat er vernichtet und sich die Codes auswendig gemerkt. Das heißt, die Dinger sind verloren, wenn man ihn erschießt. Und das heißt, niemand ist in der Lage, diese Bomben zu zünden. Selbst wenn sie diesen Football, also diesen Zündknopfkoffer, der da immer so medienwirksam irgendwo hinter irgendwelchen Staatsoberhäuptern hergeschleppt wird, selbst wenn der wieder da ist, Biden hat natürlich nur ein Fake, aber selbst wenn er den echten hätte, er kann nichts damit anfangen ohne die Codes. Mal ganz abgesehen davon, dass so ein dementer Kerl diese Codes ja auch nicht ohne Zahlenpreller und ohne Zahlendreher eingeben könnte. Der müsste ja 5, 6 Mal und dann heißt das Passwort ist expired, ist ausgelaufen, muss zurückgesetzt werden. Aber das geht halt nicht bei diesen Codes. Das heißt, Atomkrieg ist nichts. Ja, geht nicht. Also wie müssen sie es machen? Sie müssen den Russen provozieren und das können sie nur, indem sie irgendwelche Red Lines, also rote Linien, übertreten. Da wird jetzt mancher sagen, ja meine Güte, das haben sie doch schon die ganze Zeit gemacht. Nein, eigentlich nicht. Denn es ist ein Unterschied, ob das eine von den G7-Zwergen formulierte Red Line ist oder ob das eine von Putin ist oder von Xi Jinping. Und das ist zu beachten. Ja, also die hatten bisher sich selbst irgendwelche roten Linien gezogen. Ja, da hieß es ja am Anfang nur Joghurt mit Aktimehl und mehr nicht. Und dann wurde das überdreht, dann kamen die Stahlhelme und dann wurde da eine rote Linie gezogen. Und dann hieß es, ja gut, also die reißen wir jetzt auch und schicken ein paar Piff-Paff-Gewehre, aber mehr nicht, große Waffen nicht. Und dann kamen die Panzer und dann kamen die Haubitzen und dann kamen irgendwann die Marschflugkörper. Das waren also schon 5, 6 rote Linien, aber das waren keine von Putin. Das muss man sehen. Natürlich treibt der Westen dieses Schandspiel, damit die eigene Bevölkerung meint, ah ja, da werden rote Linien auch Maße übertreten und passieren tut nichts. Ja, das waren aber die eigenen roten Linien. Und jetzt hat Putin eine ganz breite rote Linie in den Sand gezogen und hat gesagt, Moment mal Leute, ne? Wenn da irgendwo auf russischem Kernland so Marschflugkörper runterkommen, Marke Storm Shadow oder das französische Equivalent Scalp, dann ist Holland in Not. Ne? Dann brennt's und zwar überall in der Welt, können wir dann zuschlagen. Und das bedeutet auch bei euch zu Hause. Und das muss nicht unbedingt gleich die erste Priorität sein, aber guckt mal, Frankreich ist ja das Land mit den meisten Zeitzonen auf der Welt. Russland hat 11, Frankreich 12. Noch. Mal gucken, wie lange Neukaledonien noch zu Frankreich gehört. Weil wenn das fällt, haben die auch nur noch 11 Zeitzonen. Und das ist genau das, was Putin meint. Ja? Der braucht ja jetzt nur ein paar Kinschal-Raketen nach Neukaledonien schicken und zu einer Militärbasis von den Franzosen in die Luft blasen. Die Neukaledonier haben sowieso die Schnauze voll von den Franzmännern, wollen sie loshaben, revoltieren derzeit. Die Franzosen wehren sich, aber wenn man denen jetzt den Hintern wegbläst, dann können die sich nicht mehr wehren. Dann hätte man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und Neukaledonien befreit, wofür die natürlich den Russen dann sehr dankbar sind. Ja. Und auf der anderen Seite den Franzosen eine Zeitzone erspart. Und das wäre natürlich ein weiterer Schritt in dem Prozess der Entkolonialisierung solcher Kleinstaaten wie Neukaledonien. Ich hatte ja in zurückliegenden Podcasts schon öfters gesagt, dass auf diesen Inselchen da irgendwo im Nirgendwo vom Pazifik die meisten bösartigen Schweinereien passieren, das heißt Sklavenarbeit, Kinderarbeit und alle anderen Sauereien, die man da sich denken kann, von Kinderzuchtfabriken bis Adrenochrom-Gewinnungs- und so weiter. Also man braucht da gar nicht in die Details gehen. Das ist weit abgelegen, da guckt keiner hin. Das sind winzige Inselstaaten, die keiner kennt. Und da werden die meisten Verbrechen gemacht. Deswegen haben da auch die meisten so Haute-Couture-Fuzis da ihre Fabriken, weil dort haben sie die Sklaven. Da können sie das zum fast Nulltarif herstellen und bei uns für Tausende von Euronen dann an die Ladies abdrehen. Ne? Minderwertige Ware, minderwertige Qualität mit Sklaven gemacht und dann für teuer Geld verkauft. Also man kauft dann nur das Label. Im Grunde genommen ist nichts dahinter. So, und bei den großen, beziehungsweise nicht mehr ganz so großen Briten ist das natürlich genauso. Ja? Die haben auch noch irgendwo irgendwelche Liegenschaften, die man hinwegbumsen kann. Dann macht's bumm und irgendwas ist hochgegangen und die autochthone Urbevölkerung, die wird dann die Gelegenheit wahrnehmen und die rausschmeißen, ja, wenn die ohnehin schon geschwächt sind. Also die Russen haben da alle Optionen. Und noch schlimmer ist es bei den Amerikanern. Ja, die haben ja fast 1000 Militärbasen rund um die Welt. Und da ist ja auch viel Unzufriedenheit in den entsprechenden Ländern oder Nachbarländern solcher Militärbasen, weil diese Militärbasen ja nichts anderes sind als ein Faktor zur Machtprojektion. Und das bedeutet immer zur Gängelung und Unterdrückung irgendwelcher Bevölkerungen und deren Administrationen oder Regierungen. Ja, und wenn man jetzt da irgendwas hochgehen lässt, dann sind auch die Amerikaner da dumm dran, weil dann beginnt nicht nur der Hut zu brennen, sondern der ganze Körper, weil, wie gesagt, diese Militärbasen sind verwundbar. Bisher haben die Amerikaner sich mit der Angstmache schützen können, durch ihre Machtprojektion, die sie machen konnten, durch diese Flugzeugträger. Die haben ja 12 oder 13 so-called Carrier Groups, also Flugzeugträgergruppen. Das sind hunderte von Schiffen pro Flugzeugträger. Aber das Kernding ist natürlich der schwimmende Flugplatz da, dieser Flugzeugträger. Und wenn man den trifft und erreichen 2 oder 3 Kindschallraketen, dann ist diese ganze Carrier Group toast. Und das ist genau der Punkt, den jetzt hier Putin meint. Wenn ihr diese rote Linie übertretet, dann brennt das überall auf der Welt. Ihr habt ja die meisten Militärbasen, ihr seid am angreifbarsten und wir haben euch die Machtprojektionsmöglichkeit durch eure Carrier Groups mittels Kinschalldrohung weggenommen. Ja, die Kinschalls kommen schneller, als sie gucken können. Diese Flugzeugträger sind eigentlich nur noch Sitting Ducks, also sitzende Enten, die man abschießen kann, ohne dass die sich wehren können. Und dann macht das blub, blub, blub. Und es ist völlig egal, ob die Flieger gerade in der Luft sind oder noch drauf sind. Wenn die in der Luft sind, können sie nicht mehr landen. Und wenn sie noch drauf sind, können sie nicht mehr starten. Und das ist wurscht egal. Ja, die fallen dann ins Wasser. Irgendwann geht der Sprit aus. Auch die, die noch in der Luft sind, die fallen runter wegen Mangel an Sprit. So, und dann ist es Ende, Gelände für so eine Carrier Group. Und damit ist die Machtprojektion dieser schwimmenden Flugplätze ist gebrochen. Und damit können sie ihre vielen 100 Militärbasen weltweit nicht wirklich schützen. Das ist nur noch nicht ins Bewusstsein so vieler eingedrungen, dass das so ist, ja. Die Zeit des Globalismus zur See, also diese Piratendominanz, ist beendet durch Kinschall. Allein diese Technologie hat einen Schlussstrich gemacht unter diese Piratengeschichte. Und dann kommen natürlich noch dazu, dass diese Kanäle wie Suez und Panama einfach blockiert werden können. Ja? In Panama machen das die Chinesen und in Suez machen es die Houthi und vielleicht auch noch andere. Also die können einfach sagen, wir wollen ganz selektiv verhindern, dass da bestimmte Schiffe in das Rote Meer ein- oder ausfahren. Bumm, sagt das und dann war's das. So, aber was passiert sonst noch? Ja, die Russen und die Weißrussen rücken zusammen und ich vermute mal, dass da jetzt bald sogar das so weit gehen kann, dass da zunächst mal über eine Währungseinheit geredet wird. Das ist ein Wirtschaftskrieg. Ja? Solche Sachen wie gemeinsame Währung zwischen Russland und Weißrussland, das wäre eine gewichtige Sache und ein weitgehender Schritt. Und es könnte natürlich sogar zur totalen Integration von Weißrussland in die russische Föderation. Und es ist ja eine Föderation. Ja? Und jetzt kommt da noch ein weiteres Stück Russland dazu, nämlich Belarus, das schöne Russland, das Weißrussland. Und die haben dann vielleicht noch einen Autonomiestatus, der ein bisschen über die Unabhängigkeit oder Eigenständigkeit der anderen föderalen Anteile Russlands hinausgeht. Das kann man ja schrittweise machen, so ein Integrationsprozess. Aber man sieht, dass Lukaschenko jetzt von Wladimir Besuch kriegt, ja, und dass die da ganz eng zusammenrücken. Der letzte große Schock, den der G7-Zwerge-Westen da erlebt hat, war diese Umarmung zwischen Xi Jinping und Wladimirowitsch. Und da sieht man jetzt, dass sich dieses ganze Kernland auf dem eurasischen Kontinent da vereinigt gegen diese Piratentruppe. Gleichzeitig ist im Pazifik jetzt eine gespannte Situation dadurch entstanden, dass die Chinesen mal so richtig Taiwan-Blockade üben. Das würde natürlich den militärisch-industriellen Komplex des Westens deutlich schwächen. Den hat man ja jetzt die Silber- und Edelmetallpreise hochgetrieben. Vor allem Silber ist ja ein Rohstoff, der in all diesen Schusswaffen da, in diesen Raketen und so weiter, sehr, sehr viel verbaut wird. Wenn das teuer wird, dann werden die Waffen gleich dreimal so teuer. Und wenn jetzt auch noch die Chips, die aus Taiwan normalerweise kommen, dann doppelt oder dreimal so teuer werden, dann können die einfach nicht mehr schießen, weil das Bum-Bum viel zu teuer wird. Die sind ja jetzt schon im Hintertreffen und kommen kaum hinterher. Die Russen und die Chinesen, die bauen Waffen mit einer Schlagzahl, die um 100 bis was weiß ich faches größer ist als die im Westen. Das heißt, diese Schussfrequenz, die da jetzt zum Beispiel in der Ukraine schon seit Jahren läuft, die Russen können das locker durchhalten. Und die haben noch nicht mal auf totale Kriegswirtschaft umgestellt, während der Westen so nach und nach auf Kriegswirtschaft umstellt und ja für 3 Tage Schießzeug herstellen kann, während die anderen können das nonstop und 24/7 und das 365 Tage im Jahr. Was hat das für eine Konsequenz? Ja, die Amerikaner müssen ja, wenn sie nicht den allerletzten Rest an Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit verlieren wollen, für Taiwan jetzt in die Bresche springen. Ja, die haben ja diesen taiwanesischen Goldschatz gestohlen und mit den 7% Zinsen, die da seit den 30ern aufgelaufen sind, sind das ja jetzt schon so viele Dollars, dass das eine 75-stellige Zahl ist vor dem Komma. Also ich weiß gar nicht, wie man das noch in Worten ausdrückt, ja. Aber es würde auch keinen Sinn machen, keiner würde das verstehen. Also das sind 75 Stellen vor dem Komma. Das sind 72 Nullen dran. Eine dreistellige Zahl mit 72 Nullen, aber vor dem Komma, nicht hinter dem Komma. Und das ist natürlich eine riesige Summe, das können die nie und nimmer zurückzahlen. Das ist mal das eine, aber das andere ist, dass wenn sie jetzt auch noch versagen, was den Schutz Taiwans angeht, dann haben sie wirklich diese Abmachungen in jeder Hinsicht gebrochen. Nicht nur geldmäßig, also das wäre dann Goldraub. Ja, das ist ein Schatz, den die Chinesen über mehrere tausend Jahre angehäuft haben. Und der wurde nach Amerika verbracht. Als die Chinesen vom Festland auf diese Insel flohen, hat man das gesichert. Gemeint, man will es sichern, hat es nach USA verbracht. Und die haben gesagt, ja, bei uns ist er ganz sicher. Dann haben die es dort verpulvert. Dann sind sie 71 vom Goldstandard runter. Und ja, und jetzt kommt diese Sache. Ne? Die haben 7% Zinsen vereinbart gehabt. Das können sie natürlich nie und nimmer zahlen. Und der letzte Funke an Glaubwürdigkeit hängt jetzt noch. Wir verteidigen euch. Ja, das war ja immer die große Aussage. Mit dem vielen Geld haben wir euer Gutes im Sinn, eure Sicherheit im Sinn und eure Verteidigung. Wenn das jetzt auch nicht klappt, dann ist jede Form von Glaubwürdigkeit weg. Und dann ist der Pirat richtig nackt. Und deswegen müssen sie jetzt da. Und dann können sie natürlich in der Ukraine nicht mehr. Das heißt, es wird jetzt den Europäern hingedrückt. Aber die können umso weniger die Ukraine halten. Und jetzt merkt man auch, warum das so wichtig war, dass diese deutschen Generäle da diese Taurus-Geschichte durchgestochen haben. Damit ist unser lieber kleiner Olaf mit seinem Ernstl nicht mehr in der Lage, da so frei zu agieren, wie er vielleicht sollte, müsste oder wollte, was weiß ich. Denn jetzt kommt es auf die Scalp und die Storm Shadows und Attack-Raketen an. Und mit den deutschen Taurus-Raketen können sie da keinen Start mehr machen. Die sind so richtig, wie soll man sagen, in der Öffentlichkeit verbrannt. Das hat man hierzulande mitgekriegt. Und deswegen geht diese Kriegstreiberei jetzt nicht mehr. Naja, das wären interessante Zeiten. In den USA geht ja diese Geschichte mit diesen Prozessen da weiter. Und da sehen ja unsere lieben Tiefstaatler auch, dass ganz egal, was sie machen, das immer nur eine Wahlkampfhilfe für den Donald ist. Wenn der in die Bronx geht, dann laufen ihm jetzt sogar alle möglichen Hautfarben hinterher. Also die können mit diesem Teile- und Herrscherprinzip eine Ethnie gegen die andere spalten und aufhetzen, gar nichts mehr machen. Diese Sache ist auch durch. Das heißt, denen gehen die Optionen verloren. Außerdem macht dieser Biden eine immer schlechtere Nummer und das Ganze beginnt jetzt wirklich, wie Trump das immer sagt, in die Richtung zu gehen, too big to rig, also zu groß, um noch einen Wahlbetrug zu ermöglichen. Wenn sie betrügen wollen, brauchen sie jemand als Galionsfigur, dem man zumindest abnehmen kann, dass er wieder einen Stimmenzugewinn gegenüber Biden bekommt. Sonst kann man das ja nicht glaubhaft machen, so eine gefälschte Wahl. Wenn das dann wieder so ganz knapp gewonnen wird, glaubt denen das keiner mehr, wenn der Biden da noch im Amt ist. Da muss also jetzt vorher ein Wechsel stattfinden und dann gibt's den US-Michel. Das ist immer noch meine Präferenz bei diesen ganzen Schachfiguren. Und wenn die so eine Rochade da vorhaben, dann wird zumindest mal vorübergehend die Kamala sowohl der amtierende wie auch Vizepräsident sein, bis man dann jemand da irgendwie reingemogelt hat. Und die Mogelpackung ist natürlich in doppelter Hinsicht das US-Michelchen. Obwohl das ja natürlich auch nichts hilft. Ich habe neulich so ein schönes Meme gelesen, da stand drauf, Mensch, bin ich froh, dass wir jetzt ein neues Regengebiet kriegen. Das alte ging mir richtig auf den Wecker. Und so ungefähr ist das ja auch. Endlich kriegen sie eine neue Pappnase vorne, denn die alte, die fällt jetzt wirklich auf den Wecker. Ne? Der demente alte Zwerg da, dieser weise Opa, der ist verbrannt und jetzt brauchen sie was anderes. Aber das ist ja auch nur ein neues Regengebiet. Das ist ja nichts wirklich Gutes und auch nichts wirklich Brauchbares und nichts, was ergebnisorientiert wirksam werden könnte. Naja, all denen, die sagen, so langsam fällt mir das Ganze überhaupt auf den Wecker, das geht mir zu langsam, denen nochmal gesagt. Die Gegenseite ist da seit einer vierstelligen Anzahl von Jahren am Arbeiten. Und denen fällt es jetzt auf die Füße. Das heißt, die haben wirklich eine komplett traurige Situation. Das ist eine traumatisierende Sache, die wirklich in eine ganz große Depression führt. Und diejenigen, die jetzt seit ein paar Jahren hier das miterleben und diesen Aufwachensprozess miterleben und der ihnen zu langsam geht, die sollten sich das vor Augen halten. Wenn wir jetzt seit 4, 5 Jahren das erleben und die seit 4 oder 5.000 Jahren das machen, dann müsst ihr euch mal die Größenordnung im Verhältnis anschauen und schauen, wie sehr da jetzt Niedergeschlagenheit und Enttäuschung und Verzweiflung und Ende-Gelände-Gefühle herauskommen. Ja, also ein bisschen durchhalten noch. Und vor allem diejenigen, denen das so auf die Füße fällt und denen, die jetzt sagen, meine Güte, dauert das lang und überhaupt kann das nicht schneller gehen und so weiter, überlegt euch auch mal das aus einer spirituellen anderen Perspektive. Wir hatten ja schon mal so einen Fall, ja, dass einer alle Pfeile und alle Schlingen und alle bösen Dinge auf sich genommen hat, um die anderen zu retten. Und das war das, was da auf Golgatha passiert ist vor 2000 Jahren. Und da hätte man ja auch erwartet, ja, das wird jetzt der Renner. Natürlich haben viele sich zu Christus bekehrt, aber das war immer nur ein ganz kleiner Rest, der da erwacht ist und gemerkt hat, was hier in dieser Welt los ist. Und die Christenheit, die kann da 2000 Jahre ein Lied davon singen, was Schlafschafe alle so anrichten. Die sind ja wirklich zelotisch in der Verfolgung der Wahrheit. Das heißt, diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, die müssen doch jetzt mal aufwachen, ja, die plötzlich und unerwartet schlägt doch derart brutal zu und das kann doch keiner mehr übersehen. Guckt euch doch mal die frischen Kreuze auf den Friedhöfen an und jeden Tag ist der Parkplatz am Friedhof voll, weil 1000 Beerdigungen sind und. Aber die Leute werden genauso wenig wach wie die, die jetzt seit 2000 Jahren einfach nicht die Wahrheit erkennen wollen, obwohl sie ihnen direkt vor den Augen steht. Das heißt, manchmal dauert das lang. Ja, und die Vernunft ist keine weit verbreitete Sache. Das müsst ihr euch klar machen, ja. Also jeder, der zur Christenheit gehört, der weiß das schon seit langem, dass die Schlafschafe immer dominieren und die werden nie wach. Die werden einfach nicht wach. Ja, und wie viele von denen, die erwacht zu sein meinen, gehören zumindest, was diese Erkenntnis von Golgatha angeht, immer noch zu den Schlafenden? Gut, ich will jetzt nicht in diese Sachen da reingehen. Es hat mal einer gesagt, give me liberty or give me death. Gib mir Freiheit oder den Tod. Und es ist immer die Frage, wer sagt denn das? Sagt das jetzt ein armer Teufel, der verzweifelt ist und dem sowieso das Leben schwerfällt, weil er ja kaum rumkommt? Wenn der das sagt, dann ist das wohl kaum ein sehr markanter Satz. Aber wenn das ein Reicher sagt, dann ist es eine Sache mit Tragweite. Und das hat damals Abraham Lincoln gesagt. Und ich möchte vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, zu dieser Geschichte. Wie weit sind denn die Patrioten, das wird nämlich auch oft gesagt, man ist dann sogar verärgert auf die eigenen Leute und sagt, ja, der Trump hat doch das und jenes zugelassen, wie kann er nur und böse, böse, böse. Hallo, Momente mal, wie ist denn das? Da habe ich neulich gelesen, ich lese es einfach mal vor, wenn wir sagen, die Patrioten haben die Kontrolle, dann meinen wir damit nicht, dass jede Handlung und jedes Ereignis auf dem Planeten geplant und kontrolliert wird. Das wäre ja lächerlich. Vielmehr bedeutet dieser Satz, dass die White Hats das Schiff steuern. Dokumente und Beweise tauchen genau zum richtigen Zeitpunkt auf, scheinbar aus dem Nichts, um die öffentliche Meinung zu steuern oder Korruption aufzudecken. Scheinbar schlimme Ereignisse werden auf wundersame Weise zu Boomerangs. Das Drehbuch kann dann gegen die Fieslinge eingesetzt werden, weil sie ihre Vorgehensweise nie ändern, in Klammer können. Die Welt ist ein außerordentlich komplexer Ort. Nicht jedes schlechte Ereignis kann vermieden werden, doch wir beobachten ein richtungszeigendes Phänomen, das trotz der bösen Taten des dunklen Staates, des tiefen Staates in Klammer, immer in die richtige Richtung tendiert. Die Patrioten haben die Kontrolle über die Richtung und auch wir bewegen uns mit perfektem Timing und perfekter Optik in diese richtige Richtung. Schauen wir uns jetzt nun die Razzia in Mar-a-Lago nochmal an. Dan Scavino hat es vorausgesagt mit diesem Meme von der Tür mit der Nummer 45 drauf. Trump war nicht zu Hause. Jack Smith wurde illegal zum Sonderermittler ernannt. Trump zog einen konservativen Richter hinzu. Die Gerichte weigerten sich, die Strafverfolgung zu beschleunigen. Wir fanden auf magische Weise heraus, dass das FBI die Beweise falsch gehandhabt hatte, also manipuliert hatte. Der Richter setzte den Verhandlungstermin auf unbestimmte Zeit aus. Und jetzt finden wir auf magische Weise heraus, dass das FBI im Grunde einen Mordauftrag gegen Trump hatte, der von der Biden-Regierung kam. Diese Optik hat Trump umso populärer gemacht. In Klammer, das ist die Wahlkampfhilfe, die der tiefe Staat dem Donald bringt. Und jeder dieser Schritte war wichtig und führte zum nächsten. Sie hätten verhindert werden können, aber genauso gut hätte die Verhinderung eines dieser Schritte den nächsten Dominostein verhindern können. Man muss nicht allzu viel in diese Reihe von Ereignissen hineininterpretieren, um zu erkennen, wer die Kontrolle hat. Ja, die Kontrolle haben tatsächlich die Patrioten. Und vor allem, und das kann man denjenigen sagen, die meinen, oh, das dauert doch alles viel zu lange, oder die Angst haben, da schließen sich Zeitfenster. Ich sage dann immer nein, wenn ein Fenster zugeht, dann geht das nächste auf. Also da schließen sich natürlich Zeitfenster, aber da schließen sich die Zeitfenster für die Bösen. Und die Zeitfenster für die Guten, die gehen gerade auf. Und das sieht man, die Patrioten haben die Kontrolle. Und jetzt schaut mal zu, wie sich diese Dinge verdichten. Ja, wir haben mehrere Stränge. Wir haben einmal diese Corona-Krönung und dann haben wir die Pädo-Geschichte. Und um das zu verdecken, brauchen die einen Krieg. Da haben sie erst in der Ukraine, dann in Israel, jetzt haben sie da hinten im pazifischen Theater auch dort noch ein Schauspiel angefangen. Dann rückt das Kernland zusammen. Man hat jetzt nicht nur von G7-Zwergenseite irgendwelche roten Linien überschritten, die man selbst definiert hat, sondern es gibt jetzt eine rote Linie von Putin und der, das könnt ihr mal wirklich ernst nehmen, wenn die überschritten wird, dann wird's wirklich haarig. Und dann macht das an Stellen Bumm, wo man das gar nicht so erwarten würde, vielleicht gar nicht einmal nur irgendwie mit Bomben Bumm, sondern mit Wirtschaftssachen Bumm. Also so Zusammenbrüche von Banken und von Währungen und so weiter, das kommt jetzt so allmählich ins Rollen. Und man sieht, wie der Rubel rollt und den Dollar platt fährt. Und damit möchte ich es bewenden lassen. Für heute ist schon lange wieder Zeit. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.